So, ich hoffe, du bist informiert. Wir werden hier von Blumen mit Orchideen beworfen. Ja. Mit Blumen beworfen. Zum Valentinstag. Das erste Mal. Ja. Passt ja zum Valentinstag. Also. Dann fangen wir an. Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren. Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe. Da muss ich doch gleich mal auf meinen Zettel gucken. Du bist sehr gut. Es fühlt sich an wie der 68. Ja, schon, auf jeden Fall. Vom blog.über.de im Podcast. Mein Name ist René. Und ich bin Stefan. Und wir sind hier live in Sibirien. Wieso? Ja, nicht ganz, weil es so kalt ist. Weißt du, lass uns mal hier. Okay. Ja, genau. Wir sind auf der Straße. Oh, hier kommt schöne Musik. Und das ist ein schönes Lied. Das ist nämlich Lily Allen. Habe ich gerade rausgehört. Oh, da dürfen wir nicht so lange, da dürfen wir nicht stehen bleiben, da müssen wir weiterlaufen. Genau. Nein, wir sind, Stefan hat mich im schönen Berlin-Mitte besucht. Ja, genau. Und auf Arbeit. Du lässt gerade deine Arbeit liegen. Ich lasse gerade meine Arbeit liegen und verbringe meine Pause damit, weiterzuarbeiten. Genau. Privat. Und hier riecht es auch ein bisschen nach Essen. Irgendwie kriegt man da Hunger, oder? Wir sind ja auch ein paar. Also wir sind jetzt gerade im Nikolaiviertel. Genau. Und wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg auf die Suche nach der... Nach der? Landeszentralbibliothek. Ah ja, das hatte sich René als Ziel gesetzt. Und da dachte ich mir, dann brauche ich ja keine Ideen einbringen. Ja, genau. Ja, erklär doch mal, wo wir hier ungefähr sind. Also Nikolaiviertel, hast du ja schon gesagt. Ja, wir sind jetzt... Da ist doch eine Kirche auf der linken Seite. Ja, die Nikolaikirche. Ach so, Nikolaikirche. Kirche. Kirche, okay. Ja. Und da vorne ist zum Beispiel das Ephraim-Lessing-Haus. Aha. Oder das Ephraim-Lessing-Palais. Ja, und wir werden uns jetzt nämlich auf die Spreeinsel quasi begeben, weil dort irgendwo soll die Landeszentralbibliothek sein, bei der ich mich gern anmelden möchte. Ach so, du willst dich bilden. Das hat ein bisschen auch einen finanziellen Aspekt. Ach so? Denn Bücher in der Bücherei kosten nichts. Das kann durchaus sein, ja. Außer die 10 Euro Jahresbeitrag. Aber die hast du ja locker wieder raus. Also ist der Lacher. Also 10 Euro Jahresbeitrag ist echt ein Lacher. Und ist halt so niedrig, dass wir Julia schon angemeldet haben. Aha. Leo ist angemeldet, aber der ist ja eh außer Konkurrenz. Der ist zu klein. Weil der braucht ja nichts bezahlen, glaube ich. Ja. Der holt sich eh nur Bilderbücher. Na, ich hatte, glaube ich, schon beim letzten Mal erzählt, dass der da schon irgendwie... Ich hatte doch beim letzten Mal schon erzählt, dass wir in der Bücherei waren. Ja? Ja. Nicht? Wurde doch Leo, also mir kommt die Story bekannt vor, ich glaube. Die Bibliothekarin, für die, die letzte Folge nicht gehört haben, da hat die Bibliothekarin zu ihm gesagt, Bücher für Fünfjährige stehen dort drüben. Ich weiß, woher ich die Story kenne, und zwar von Julias Mama. Ach so. Ja. Okay, hatte ich noch nicht erzählt. Und da hat Leo irgendwie gesagt, warte mal, nee, wie war das? Er hat sich ein Buch ausgesucht, was eigentlich für viel Ältere war, ne? Ja. Genau, und da hat die Bibliothekarin, wie du schon gesagt hast, für fünfjährige Bücher stehen da hinten. Ja. Bist du in der Bücherei angemeldet? Mal. Geht's noch? Warst du jemals in einer Bücherei angemeldet? Ja, als ich klein war. Und, war schön? Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Bücher zu Hause. Nein, das nicht. Du liest nicht allzu viel, ne? Naja, also zumindest nicht so eine, Bücher, wo es um Geschichten, Krimis... Also Belletristik nennt man nein, das. Nein, ich lese eher Fachbücher. Über Programmieren habe ich jetzt einige zu Hause mal wieder. Also mir geht's ähnlich. Ich mag Bücher, Belletristik auch nicht so, weil... Ja. Obwohl, ich mich habe da schon belehren lassen, dass da auch einige Informationen drinstehen, die so ein Sachbuch auch vermittelt. Also man kann durchaus durch das Lesen eines Belletristikbuches schon einiges in Erfahrung bringen. Ja, ich lese mehr Zeitung, sagen wir es mal so. Zeitung? Ja. Tageszeitung. Oder Computerfachzeitschriften. Okay. Ja. So. Und jetzt sind wir ja auch in einer schönen Brücke und das ist garantiert die Spree hier, oder? Das ist mit Sicherheit einer der Spreearme der beiden. Ja. Und zwischen den zwei Spreearmen befindet sich die Spreeinsel. Aha. Und auf der... Willst du, René, Fotos machen von unserem Ablauf hier? Nö, nachher auf dem Rückweg. Mir ist jetzt viel zu kalt. Ich habe meine Kamera bei. Du kannst gerne welche machen. Mir ist jetzt viel zu kalt. Ja, weil du keine Handschuhe bei hast. Hände aus der Tasche nehmen. Ich hoffe, der Autolärm stört hier nicht. Ja, wie war deine vergangene Woche, Stefan? Gibt es irgendwas Neues, Tolles zu berichten? Nee, bisher nicht. Bisher nicht? Nein. Das heißt, kommt vielleicht noch was? Und mal gucken. Mal gucken. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau. Du bist ein Geheimniskrämer. Ja, so ist das. Nein, und wie war deine Woche eigentlich? Meine also ich habe ja jetzt 2 Tage frei gehabt. Ich hatte fast eine ganze Woche frei. Ach ja, stimmt. Aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Ich hatte eine sogenannte Kinderkrankheit. Kinderkrankheit deswegen, weil man sie sich bei Kindern holt. Ach so? Also nicht Windpocken oder sowas, sondern halt irgendein Virus. Wie jeder heute hat. Ja, der hat sich bei mir aber mehr auf den Enddarm, auch wenn es jetzt eklig ist, auf den Enddarm ausgewirkt. Aber ich bin dabei, wieder mein Körpergewicht aufzubauen. Ich habe ohne Scheiß abgenommen. Ganz ja, toll. Ich weiß. Deine Wangen sind so hoch. Eingefallen, ja. Ja, und und ich war gestern anzukaufen. Ja, für deine Hochzeit. Für die bevorstehende Hochzeit. Oh. Echt mal. Und? Ja, bist du zufrieden? Ja, es war so, wie ich es vermutet habe. Wie? Reingehen, Anzug nehmen, rausgehen. Ja, wie Männer halt einkaufen. Genau. Hat 10 Minuten gedauert bestimmt. Nicht ganz, eine Stunde, glaube ich. Na, ich bin ja gespannt, ob der Anzug auch dementsprechend aussieht. Ja. Kannst du schon ein bisschen was verraten? Na, da gibt es also, wie auch... Welche Farben? Ja, so, na, ist, dadurch, dass es im Sommer schwarz? Ist, etwas helleres, nee, schwarz so, nicht, schwarz ist halt eine Beerdigung. Nee, schon was etwas helleres. So leichtes Grau. Weiß auch nicht. Aha. Ja. Ja, und wie sieht der Kleid von Julia aus? Das weiß ich ja nicht. Warum nicht? Weil, wie die Tradition es will, darf der Bräutigam von dem Kleid erstmal nicht. Aber die Braut darf das Bräutigam-Outfit. Ja, ja, hallo? Ja, Julia musste natürlich gucken, dass Anzug und Kleid zusammenpassen, ne? Wie? Und du darfst es nicht bei ihr? Genau. Wir sind jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das hier schon die Landeszentralbibliothek ist. Oh, das weiß ich auf jeden Fall. Hier sind ja auch Schilder. Das muss ich ehrlich zugeben, in diesem Bereich von Berlin war ich, kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich hier irgendwie groß schon mal war. Ja, vielleicht war die Mauer ein Stück weiter richtig. Nein, das ist ja noch Ostteil natürlich. Das ist noch die definitiv. Seite, ja. Aber ich bin jetzt echt verwundert, wo der Eingang sein soll. Also hier ist zumindest ein Haus des Deutschen, der deutschen Botschaft. Haus der deutschen Wirtschaft, ja. Was kann man im Haus der deutschen Wirtschaft sehen? Ich weiß nicht. IHK steht hier dran. Aber wir gehen mal weiter. Ich glaube, da weiter vorne ist es. Ja, na, ich bin gespannt. Du kennst dich ja hier aus. Wir sind jetzt im Prinzip... haben wir ein Straßenschild schon gesehen? Also du musst hier schon mal gewesen sein. Ja? Zumindest weiter vorne auf Höhe des ehemaligen Palastes der Republik. Ja, das ist klar. Den wir jetzt schon als ehemalig bezeichnen können, weil er ist ja jetzt komplett... Er ist weg. Ja. Wollen wir mal die Leute fragen, wo es zum Palast der Republik geht? Genau. So ist das. Ja, sehr schön. Also Hochzeit im Juni, habe ich gehört. Es läuft, ja. Es läuft. Genau wie bei dir, bei deiner Krankheit. Einladungen gehen dann noch raus. Ja. An alle Blogger und Bloghörer, Podcasthörer. Nein, für die gibt es ja dann die Party im Sommer. Ach so, okay. Die übrigens in derselben Location stattfindet. Wenn alles gut läuft. Lassen wir uns wenn mal überraschen. So machen, ja. Ja. Also solltet euch im Sommer schon mal einen Tag frei halten. Genau, schon mal beantragen. Die Blockparty. Ja. Ach, Cebit-Card gibt es auch noch, ne? Ja, natürlich. Gut, also, dass du nochmal drauf zu sprechen kommst. Ganz kurz die Leute heiß drauf machen. Also wenn ihr zur Cebit wollt, ihr habt noch immer die Chance, uns eine Mail zu schreiben. Ja. Müsst dazu leider Gott sei Dank. Leider ist falsch. Ihr müsst dazu ihr müsst dazu die letzte Sendung hören. Genau. Und da haben wir nämlich die Frage gestellt. Eine Frage, kannst du noch erinnern, dich erinnern, worum es in der Frage ging? Ja, und zwar ging es um unser eigenes Dschungelcamp. Und wie hieß... Ach genau, wie der Typ da hieß, ne? Genau. In unserem Dschungelcamp. Der uns da vor irgendwelchem ekligen Essen gewarnt hat. Ja, also dann könnt ihr entweder die 40. Folge, glaube ich, war es gewesen. Das war die 40. Oder die letzte, die 67. Folge euch anhören. Und wenn ihr die Lösung wisst, dann schickt sie uns und ihr habt die Chance, eine von 3 Cebit-Karten zu gewinnen. Ja, hier steht's. So, und wir sind jetzt Hausnummer 3031, Zentral- und Landesbibliothek. Aber das ist ja nicht der Eingang, das ist ja eine Einfahrt. Ja. Lass uns mal weitergehen, dass ich weiß, wo der Eingang ist. Guck an. Ja, Bücherei kann ich euch echt nur empfehlen. Mhm. Heißt es Bücherei oder Bibliothek? Ich denke, hier steht Bibliothek ist das lateinische Wort. Ach so. Ja. Ist auch überhaupt besser Bibliothek als selber kaufen, weil... Weil? Ich habe gemerkt, man hat irgendwann Unmengen an Büchern zu Hause. Die man nicht, die nur rumstehen, die man einmal liest und dann... Ja, ein Teil der Bücher braucht man wirklich nur einmal. Es gibt auch Bücher, da, die würde ich mir, die ich jetzt gelesen habe, die ich mir trotzdem kaufen würde, obwohl ich sie kenne, aber den Großteil der Bücher, glaube ich, Ja, siehst du, da ist also der Eingang. Dann so. Weiß ich das nämlich für morgen. Ja. Jetzt kannst du ja für allen nochmal die Haltestelle sagen, aber da steht nichts dran. Außer Betrieb heißt sie. Da steht auch nicht mehr der Name dran. Oh, die ist neu. Keine Ahnung. Stefan, hast du noch ein paar News für uns? Ja, ich habe eine Meldung gefunden, die vielleicht ganz interessant ist, aber die passt natürlich jetzt nicht zu unserem Bibliothekenthema. Dann lass uns das Bibliothekenthema noch einfach abbrechen. Ach so? Ja, und zwar, ich glaube, da habe ich dir auch von erzählt, gab es eine Studie der New Yorker Stern School of Business und die hat herausgefunden, dass Werbung die Programmattraktivität steigert. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ja. Na gut, das passt ja irgendwie auch zum Thema Bibliothek. Je mehr Werbung ihr guckt, umso weniger Zeit habt ihr zum Lesen natürlich. Und, Werbung steigert, nochmal, für mich zu mitmeißeln. Werbung steigert die Programmattraktivität. Das Programm wird attraktiver? Ich konnte es im ersten Moment ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Und zwar, ich lese mal ein paar Fakten vor. Ja. Zuschauer genießen TV-Sendungen eher, wenn darin Werbung gezeigt wird. Aha. Das trifft auf mich ehrlich gesagt nicht zu. Mir jetzt auch nicht so, aber vielleicht kommt ja der. Und die Mehrheit der Befragten hat zwar angegeben, Werbespots in der Regel zu meiden, aber das Programm wird mit Werbeunterbrechung durchaus positiver bewertet. Ja, kann ich jetzt auch nicht so. Nee, und also die Forscher sehen darin sozusagen, oder die deuten das so, dass ein oder mehrere Pausen sinnvoll sein können, um die Freude über die Sendung zu steigern. Ja, also sehr wissenschaftlich und für mich nicht so wirklich nachvollziehbar. Und mit zunehmender Sehdauer wurde in der Regel die positiven Emotionen abgeschwächt. Also je länger eine Sendung ohne Werbung ist, umso uninteressanter ist sie dann mit der Zeit. Und gut, wenn Werbung kommt, freut man sich wahrscheinlich wieder. Ja, dann ist, glaube ich, das Programm schlecht gemacht, weil das ist natürlich ganz normal, dass die nach Abwechslung strebt. Ne? Ja. Das heißt, sowohl in optischen Reizen als auch in musikalischen. Deswegen kommt nämlich Musik besser an, die abwechslungsreicher ist, als welche, die sich für Fahrstuhlmusik, ne? Wird schnell eintönig. Aber interessant gestaltete Musik kann eben, und genauso denke ich es auch beim Fernsehprogramm. Ja. Ja. Naja, und als Empfehlung geben halt die Experten dann an, dass man zum Beispiel bei Clips jetzt im Internet beispielsweise die Werbung nicht an Anfang stellen sollte, sondern mittendrin machen sollte. Habe ich übrigens schon gesehen. ProSieben hat ja jetzt sein Videoportal gebündelt auf www.prosieben.de/video, glaube ich. Ja, habe ich auch irgendwo gesehen. Dazu ist irgendwie das Runterladen eines Plugins nötig, was ich für überflüssig halte, weil es ist Flash-Video letztlich und da sollte sowas nicht. Egal, aber mir ist aufgefallen, ich habe mir mal eins der Videos angeguckt, also die gehen dann auch bis zu 20, 30 Minuten, dass die sowohl am Anfang Werbung haben, richtige Produktwerbung, ne, als auch in der Mitte. Wird auf einmal unterbrochen, wie im Fernsehen. Ja, und das ist nicht reingeschnitten, sondern ich glaube, das ist wirklich so. Rein produziert, also das Videostream wird angehalten und dann wird der Werbespot gezeigt. Aha. Also kann man da auch nicht vorspulen oder so? Die Werbung dann nicht, aber doch, das Video schon. Da wäre mal interessant, wenn man das Video vorspult. Aber das ist für mich einfach ein Punkt, wo das für mich unattraktiv wird. Weil warum soll ich mir da Werbung angucken? Ja. Wir haben ja, seit wir digitales Aufzeichnungsgerät haben, was übrigens von Tag zu Tag besser wird. Also man kann mittlerweile auch das, was man sich, ich meine unseres auch, ne? Wir hatten ja so extreme Probleme mit unserem. Am Anfang. Ja. Wir gucken gar kein Fernsehen. Also wir gucken gar keine Werbung mehr. Ach so, das meinst du jetzt, ja, okay. Also wir umschiffen die Werbung ganz bewusst, ne? Ja. Weil wir haben uns das mal durchgerechnet. Wenn du am Tag eine Stunde Fernsehen gucken würdest, hast du mindestens eine Viertelstunde davon Werbung, ne? So ist es. Und jetzt, wenn man sich das hochrechnet, nehmen wir mal an, man guckt 5 Tage die Woche eine Stunde Fernsehen, was durchaus erlaubt ist. Ja, ich denke, trifft auch viele zu. Ich denke, bei vielen ist es wahrscheinlich noch höher. Ja, dann kommst du an 5 Tagen auf eine Stunde Werbung. Mindestens, ja. Und wenn du jetzt das auf einen Monat rechnest, dann bist du bei 4 Stunden Werbung im Monat. Und jetzt kannst du mir überlegen, wofür man die 4 Stunden im Monat noch verwenden könnte. Ja. Zum Beispiel an seinen Zielen arbeiten. Oder Bücher lesen. Oder Bücher lesen, ja. Ich finde, wir stehen hier an einem sehr interessanten Punkt, weil hier hat man einen guten Überblick. Hinten sieht man gerade eine S-Bahn fahren. Wir stehen jetzt quasi da, wo wir schon vor einigen Folgen schon mal berichtet haben. Genau. Beim Abriss, wo wir live beim Abriss des Palast der Republik dabei waren. Ja. Ja, jetzt stehen wir ein paar hundert Meter weiter und der jetzt Blick, sieht man viel mehr. Ja, man sieht jetzt zum Beispiel auch die, die Nationalgalerie. Ja. Auf der linken Seite ist so diese blaue Box nochmal. Ja. Hatten wir auch schon drüber berichtet. Und ganz rechts ist der Fernsehturm zu sehen. Kannst du weiter gucken als ich? Siehst du da diese Wölbung links? Was da so über... So ist ja. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Ist das von dem Museum? Da fragst du mich zu viel. Das könnte Museumsinsel sein, irgendwas, ne? Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall, ja, seit der Palast weg ist, sieht man ein bisschen mehr. Genau. Also hier ist ein guter Punkt eigentlich, ne? Um hier so mal ein Panoramafoto zu machen. Ja. Ja, eine sehr schöne Stelle. Die Fernsehsender haben jetzt übrigens auch, weil wir schon digital sind, ja, jetzt alle umgestellt auf digitale Produktion. Ja, das möchte auch sein. RTL im November schon, ne? Die benutzen jetzt Kameras von Sony, Digitalkameras. Jetzt nicht sowas, was wir kennen, sondern, also ich habe mal geschaut, die kosten zwischen 15.000 und 30.000 Euro, die digitalen Kameras, die sie verwenden. Habe ich nicht zu Hause. Nimm die MPEG-Streams auf. Aha. Hier war übrigens früher mal in dem Haus, das ist Marstall. Was ist das? Ich glaube, das ist der Marstall. Ja, sagt mir gar nichts. Hier war früher ein Radiosender drin. Aha. Spreeradio. Spreeradio war hier. Genau. Achso, die sind jetzt am Kudamm, glaube ich. Die sind dann rübergezogen. Ja. Rosen, wie heißt es, Roseneck oder so. Aha. Und sind jetzt im Kudamm. Ja, Kurve, genau, richtig. Nee, guck an. Und ProSieben hat er jetzt gerade, oder eröffnet demnächst das Playout Center. In München. Ja, in Unterföhring. Genau. Auch alles auf digitaler Technik basierend. Ja, ist ja auch heutzutage. Keine Bänder mehr. Macht ja Sinn heutzutage. Wobei das so neu auch nicht ist. Ich weiß, ich hatte ja dort in Unterföhring gearbeitet gehabt. Da war ja N24 damals. Aber, noch. Ja, Unterföhring und, halt, ja. Ja, und da war es nämlich auch schon so gewesen, dass mit digitalen, also die Einspieler alle digital waren, so, gar nicht ja, mehr vom Band kamen. Aber nicht, ne? Das komplette Programm halt, ne? Irgendwie. Playout Center sagt jetzt wahrscheinlich keinem was. Das ist im Prinzip die Sendezentrale eines Senders. Genau, wo das endgültige TV-Bild über den Ether geschickt wird. Genau. Das ist quasi die Schnittstelle zwischen Fernsehzuschauer und Verteilernetz, ja, sozusagen. Und den ganzen Einspielern. Dort wird das Ganze, also es ist ja so, früher war es so gewesen, da waren es Riesenschränke, die waren gefüllt mit Videokassetten, also mit Beta-Kassetten. Mhm. Und ein Computer hatte halt den Programmablauf und wusste, okay, um die und die Uhrzeit muss er die und die Kassette abspielen. Und dann ist so ein großer Greifarm immer durch diesen Schrank gejagt, ja, hat die entsprechende Kassette gegriffen, hat die dann in das Abspielfach gefahren. Alles vollautomatisch. War alles vollautomatisch. Ist ja heute wahrscheinlich auch noch. Ja. Aber halt einfacher. Und dann ist es halt so gewesen, dass der Mensch in dieser Sendezentrale eben diese Studioproduktion, er hat dem Studio gesagt, Achtung, noch 10 Sekunden, dann seid ihr live drauf. Und dann hat er zwischen diesem Schrank quasi und dem Live-Signal umgeschalten. Ach so. Und dann hat der Schrank irgendwann wieder übernommen und das Programm weitergemacht. Der Schrank eine Pause gemacht. Genau. Und Programme, die halt aufgezeichnet waren, da wurden die Kassetten in diesen Schrank einsortiert. Die wurden dann beschriftet, damit der Schrank quasi weiß, ja, ich das durfte, ist die Sendung. Ich durfte ja einmal bei einer Nachrichtensendung dabei sein, kann ich mich noch dran erinnern. Von echt? N24. Achso, aber da war dieser Schrank nicht. Nee, den hast du mir mal bei TV Berlin gezeigt. Den hast du mal gesehen, ja? Ja, genau. Das ist hier hinten lang. Hier ist übrigens das Kurfürstenhaus. Ah, und hier noch. Ein sehr altes Haus. Sehen wir gerade die Hinweisschilder. Blaue Schilder mit weißer Schrift. Sehr interessant. Blau. Wie, die Farbkombination? Nein, da stehen für Touristen, wo was ist. Finde ich eine gute Orientierung. Das ist echt ein schöner Tag hier, so um ja, so ein bisschen, man nämlich so ein bisschen in der Sonne. Berlin zu spazieren und halt, egal wo du hinschaust, hast du eine alte Sehenswürdigkeit. Spreeufer, da steht's doch. Ja. Da wisst ihr, wo wir sind. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Stimmt, gehen uns mal stärken. Ja, dann sollten wir und, loslegen. Und ja, Musik hört er jetzt gleich. Und was hören wir denn? Weiß ich nicht. Okay, wir hören du bist doch der Musikredakteur. Auf jeden Fall ist es von music.mevio.com. Genau, wir haben was Passendes zum Thema rausgesucht. Schauen wir mal, wie passend. Genau, ja, muss ja irgendwas mit Sommer, kalt, Winter, wird ja schon passen. Gibst du einfach mal als Suchworte dort ein. So ist es. Alles klar, wir hören uns gleich wieder. Tschüss. So, wir sind gerade den roten Teppich hoch. Genau. Sitzen jetzt im Roten Rathaus. Ja. Und haben uns mal diesen virtuellen Stadtplan angeschaut. Genau, Klaus haben wir noch nicht gesehen. Nein, Herrn Hofer. Der Beitrag steht ja auch noch aus. Mein Beitrag zu diesem virtuellen Stadtplan. Ja, das finde ich sehr interessant. Also sehr interaktiv und die Technik dahinter würde mich mal näher interessieren. Ja, es ist im Prinzip so ein Holzwürfel, auf dem mit einem Beamer ein Satellitenbild von Berlin projiziert ist. Ja. Und dann kann man mit der Hand in dem Satellitenbild... Ja. Ich denke mal, der geht nach Wärme oder so, ne? Na, ich hatte schon mal probiert mit der Hand über der Platte. Da muss mal irgendwas reagiert. Hin. Ja, keine Ahnung. Also wer will, kann das auf jeden Fall mal, kann ja kommen, das mal probieren. Ja, das Rote Rathaus hat eigentlich immer offen. Kann sich sehr gut informieren über Attraktionen, Sehenswürdigkeiten in Berlin. Ja. Auf Deutsch und auf Englisch. Wahrscheinlich vielleicht später noch in anderen Sprachen, aber erstmal nur Deutsch, Englisch. Ne? Genau, und diese Berlin-Sprüche sind halt immer drin. Ne? Genau, wie Berlin. Wie Berlin, ja. Berlin. Du hast mir kleine Informationen gegeben. Ich dir? Willst du die gar nicht öffentlich erzählen? Ich fand es ganz interessant. Welche? Mit dem Bärenzwinger. Ach so. Ja. Ja. Und zwar hatten wir eben vor der Pause diese Informationsschilder gesehen, ja. Genau, diese blauen Hinweisschilder. Okay, pass auf, Stefan, da frage ich dich, gibt es denn für den Berliner Bärenzwinger auch so ein Schild? Nein, René, dass du das fragst. Ja. Gibt es? Seit Januar gibt es dieses Schild auch für den Bärenzwinger. War aber nicht geplant. Es wurde vergessen. Vergessen? Ja, das kann man auf der Seite der Berliner Bärenfreunde nachlesen. Ha. Und ja, das wurde halt vergessen. Der Bärenzwinger ist in der Rungelstraße, also im Märkischen Viertel, ist das, glaube ich, ne? Janowitzbrücke, Märkisches Museum, die Aha. Ecke. Und ja, der wurde dort einfach vergessen. Aber jetzt ist er dort auch zu finden. Und wer hat da dran gedacht? Na, wahrscheinlich der Bärenverein. Ja, ich merke schon, wird sich so viel verraten. Genau. Ja, also auf jeden Fall ist das natürlich ein großer Erfolg. Ja. Stefan. Aber gut, dass du da nochmal drauf zu sprechen kennt diese Person ganz gut. Echt? Daran gedacht. Ja, flüchtig. Aber wo wir schon mal bei Familie sind, meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht. Apropos, wo ist denn die heute? Hat wieder nicht geklappt. Ja, ich hab fälschlicherweise, ich kann mich gar nicht dran erinnern, in der letzten Sendung gesagt, sie hätte ein lautes Kind. Ach, hat sie mit dir geschimpft? Das hat sie gar nicht. Hat sie definitiv nicht. Nee, Nein. Ist wirklich so. Ich habe es wahrscheinlich eher gesagt, um das Thema abzuwiegeln. Ja. Ja, weil man muss Familie und Geschäft voneinander trennen. Ah, verstehe. Nein, also es ist wirklich ein sehr ruhiges Kind. Ja. Liegt wahrscheinlich an der Familie. Gerade geboren, ja. Ja. Ja, mir fällt jetzt gar nichts weiter ein. Na, wir sind im Roten Rathaus. In der Garderobe, so wie es aussieht hier. Ich gehe davon aus, dass es die Garderobe ist, ja. Und ist ja hier direkt vor deiner Tür quasi, arbeitgebermäßig. Wir waren ja schon mal hier gewesen. Richtig. Und da kann ich mich erinnern, da haben wir auf dem Alex aufgezeichnet. Vor dem Roten Rathaus draußen. Ja. Und da war es nämlich sehr, sehr kalt und da haben wir uns hier kurz aufgewärmt. Und einen Trailer gemacht. Und da warst du so ewig lang auf Toilette verschwunden. Ach so? Ja, weil es sehr kalt war. War ja Herbst, ne, glaube ich. Ich dachte schon, ich muss Hilfe holen. Nein, musstest du nicht. Nein, Mut habe ich letztlich auch nicht gemacht. Ich muss erst auftauchen. Ja. Genau, so ungefähr war das. Bis der Eisbrocken in der Blase geschmolzen war, hat es ein wenig gedauert. Genau. So war das. Ja, habt ihr denn schöne Toilettengeschichten? Meine René hat ja auch vorhin ein bisschen berichtet. Nicht so sehr im Detail, also er hat mir mehr Details verraten. Plus die wollten wir euch hier nicht antun. Es war zu eklig. Genau. Und wenn ihr wollt, können wir eure Toilettengeschichte gerne mal hier veröffentlichen. Genau. Und zwar könnt ihr euch an uns wenden. Ihr schreibt eine E-Mail an blog@juba.de oder ihr nutzt das Kontaktformular im Blog beziehungsweise die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Ansonsten könnt ihr auch direkt eure Geschichte erzählen, auf unserer Mailbox anrufen und zwar Berlin 030 202 368 03. Ist doch was. Ja. Und natürlich über das Kontaktformular könnt ihr uns auch die Antworten auf das CeBIT-Gewinnspiel nennen. Richtig. In der nächsten Folge werden die Gewinner bekannt gegeben. Das ist eine Jubiläumsfolge. Naja, Jubiläumsfolge eher nicht, aber wir feiern Jubiläum. Ja, richtig. Es ist leider nicht die 70. Haben wir eine ausgelassen zwischendrin? Nein, haben wir nicht. Es ist die 69. Folge. Die 69. Folge. Aber die passt ja auch, weil 3 und die 69, die hängen ja irgendwie zusammen. Ja, und was hat mit der 3 zu tun? Das weiß jetzt natürlich der Hörer vielleicht nicht sofort. Das wissen aber die Fans vom Blog. Was ist am 6. März? René, du sagst schon. Ich habe es gerade gesehen, als du den Termin mir sagtest, dass wir am 6. März auf den 6. März verschieben, die nächste Folge. Ja. Statt dem 8. März. Nein, statt dem 5. März. Richtig, der 5. kommt ja vor dem 6. Ja, habe ich gesehen, dass bei mir steht dort Geburtstag-Blog.über.de. Ach, echt? 3 Jahre. Schon 3 Jahre? Ja. Ja. Ist ja Wahnsinn. Das heißt, dass wir uns schon 3 Jahre kennen. Ja, mindestens. Zumindest blogmäßig. Ja. Ja, das ist ein Grund zum Feiern natürlich. Und dann kann man uns doch auch hier über die Kontaktmöglichkeiten gratulieren. Geburtstagsgrüße. Könnt ihr machen, zusenden. Wie ihr wollt. Ja. Und wenn ihr uns nicht anruft, dann rufen wir euch halt an. Wir lassen uns was einfallen. Es wird eine ganz besondere Sendung. Wir belästigen euch mit Postkarten. Genau, Spam in eurem Postkasten von blog.über.de. Ja, da bin ich mal gespannt. 3 Jahre haben wir es jetzt schon ausgehalten. Ja. Wird und Zeit, dass wir aufhören. Auch unsere Zuhörer. Ja. Und es werden ja auch nicht weniger. Nein, stetig steigend. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Definitiv, ja. Der Vertrag wird wieder verlängert. Wir müssen noch verhandeln. Wir müssen noch verhandeln. Also, falls ihr René dann nicht mehr hört, dann sind die Verhandlungen gescheitert. Oder er streikt noch. Mhm. Genau so war's. Ja, also, aber bevor dann am 6. März der Podcast zum 3-jährigen Jubiläum kommt, habt ihr nächste Woche noch die Chance, den Black Stories Podcast für Februar zu hören. Auch eine spannende Geschichte mit 3 bekannten Leuten. Und könnt ihr euch freuen. Und in 2 Wochen, dann wie gesagt am 6. März, unser Podcast zum Jubiläum. Hast du jetzt noch was, René? Nö, ich habe jetzt nichts mehr. Die Zeit drängt, du musst wieder arbeiten. Ich muss mich jetzt gleich wieder ans Werk machen, genau. Mhm. Und dann steht das Wochenende für uns vor der Tür. Und ein vor allem der Valentinstag. Aber für die, die es jetzt erst sagen, oh, Valentinstag, wann ist der denn? Eine Woche zu spät. Vergiss es einfach. Genau. Jawohl, kannst du auch sagen, ist kein Problem, bringt euren Frauen einfach noch eine Blume. Ja. Das kann man ja auch außerhalb des Valentinstags machen. Ja, wahrscheinlich hat man dann das Glück, dass man noch ein bisschen Kohle gespart hat. Ja, ich denke auch. Ne? Also morgen keine Blumen, also nee, morgen. Ich spare mir jetzt die Tipps, weil Valentinstag ist ja eh vorbei. Ja, eben. Und hast du dran gedacht? Sag ich dir nicht. Ach so. Okay. Ich werde mich jetzt auf dem Weg zum Blumenladen. Genau. Hab von Julia lange nicht mehr. Okay. Also, gut, ja. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, macht's gut. Und ja, bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.